Möchten Sie etwas essen? Ja, ich möchte etwas essen. Ich möchte essen. Was essen? Sie sind Amerikaner? Tag, Herr Gordon. Guten Tag, Herr Gordon. Wie geht es Ihnen? Ah, Sie verstehen Deutsch. Nur ein bisschen. Aber ich verstehe Deutsch. Nur ein bisschen. Sie sind Amerikaner? Ja, Amerikaner. Aber ich verstehe wirklich Deutsch. Fuck it! Nein, nein, nicht sehr gut. Ich kann kein Deutsch. Entschuldigen Sie, Schau. Wo ist? Essen.

dass Sie von der Polizei gesucht würden. Für einen Herr da, mit dem man ein paar Gedanken austauschen kann. Intellektuellen ausintellektualisiert. Verplempert man Jahre und Jahre, vergräbt sich unter beschriebenen Blättern, während das Leben an einem vorübergeht. Everything around you. well nourished. He comes straight from a night's sleep and a good breakfast, undrugged, unhypnotized. Ladies and gentlemen, today is an historic moment. The problem of criminal violence is soon to be a thing of the past. Jump in.

Normally you would listen to Movie Sam right now, something dark and evil. But I prefer a hard and fucking bass drum. What do you think? Isn't that lovely? We'll be right back. Habe ich Ecstasy, Kiffen, Alkohol, Pep. Schon mehrere Sachen habe ich auf jeden Fall ausprobiert. Also Pep, das zieht man durch die Nase. Also was ähnliches wie Koks, nur das Chemie. Und das macht auch den Körpern alles kaputt. Ist auch das Gleiche, schläft man nicht. Man isst überhaupt nichts. Man isst die ganze Zeit nur noch eine große Pupille. We'll be right back. bitch. Also, fucking bitch. I'm so motherfucker bitch. And you are so bitch. Keine bösen Wörter. Bitch.